1 Live Infos. Mit Benjamin Paris um 8 Uhr. Offenbar Atombombentest in Nordkorea, Massenevakuierung in Frankfurt am Main und das Wetter mit Sonne, Wolken und Schauern. Aufrüstung. Nordkorea hat offenbar eine Atombombe getestet. Mehrere Nachbarländer haben vorhin Erdbeben in Nordkorea registriert. Die japanische Regierung geht davon aus, dass eine Bombe gezündet wurde. Es wäre der 5. Atomtest in den letzten 10 Jahren. Vorher hatte Diktator Kim Jong-un eine angebliche Wasserstoffbombe im Staatsfernsehen präsentiert. Sie soll im eigenen Land entwickelt worden sein und könnte mit Langstreckenraketen abgefeuert werden. Airline-Pleite. Der Staatskredit für die insolvente Air Berlin ist offenbar fertig. Die Bild-Zeitung schreibt, dass der Vertrag unterschrieben wurde. Demnach muss Air Berlin fast 10% Zinsen bezahlen und bekommt einen Kreditrahmen von bis zu 150 Millionen Euro. Damit soll der Betrieb gesichert werden, bis die Fluggesellschaft verkauft ist. Ohne das Geld hätte der Flugbetrieb eingestellt werden müssen. Air Berlin soll wohl zerschlagen werden. Bombenentschärfung. In Frankfurt läuft gerade die größte Evakuierung in der Nachkriegsgeschichte. Über 60.000 Menschen sollen bis jetzt um 8 die Sperrzone rund um den Fundort der Weltkriegsbombe räumen. Yvonne Mütter berichtet. Rund um den Fundort in der Nähe der Frankfurter Universität gilt ein Sicherheitsradius von 1,5 Kilometern. Straßen und Teile der A66 werden für die Entschärfung gesperrt. U-Bahnen und Busse fahren nicht. Auch das Polizeipräsidium und das Sendezentrum des Hessischen Rundfunks werden geräumt, damit ab 12 Uhr die Entschärfung über die Bühne gehen kann. Volleyball-EM. Das deutsche Team hat Geschichte geschrieben. Es steht zum ersten Mal überhaupt in einem Europameisterschaftsfinale. Damit ist auch die erste EM-Medaille sicher. In Krakau in Polen hat die Mannschaft gegen den Favoriten der EM Serbien gewonnen. Im Finale müssen die deutschen Volleyballer heute gegen Rekordchampion Russland antreten. 1 Live. Sektorwetter. Gerade ist es noch ziemlich kalt und teilweise auch neblig. Später wird es aber überall freundlich mit Sonne. Gegen Nachmittag machen sich allerdings ein paar Wolken breit und es können auch Schauer dabei sein. Die Höchstwerte heute Siegen und Lemgo 18 Grad, Moers 20, Stolberg und Monheim 21 Grad. Morgen sonnig, ein paar Wolken und trocken. Dazu wird es auch etwas wärmer. Am Dienstag aber dann schon wieder grau mit Regen. Stauschau. Mit einem Hinweis für die A45 Hagen Richtung Gießen. Die ist zwischen Kreuzolpe Süd und Freudenberg wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Da müsst ihr dem roten Punkt folgen. 1 Live. Mit Benny Bauerding. Sehr geil. Ein Unternehmen aus London schenkt seinen Mitarbeitern jetzt 4 Katertage im Jahr. Habt ihr das gelesen? 4 Katertage. Ich meine, wie super ist das denn, wenn du aus Versehen mal wieder 17 Kölsch statt nur das eine getrunken hast, das du eigentlich nur trinken wolltest. Also wenn es das hier bei 1 Live auch geben würde, dann könnt ihr euch sicher sein, würde ich heute hier nicht sitzen. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day, docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outside is very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget.

Neuvorstellung 5. Ja, dieser Bauchnabel immer. Apropos Redensarten und Sprichwörter, mit denen kann man halt schon mal durcheinander kommen. Nicht nur der da gerade mit seinem Bauchnabel, sondern auch er hier, den wir beim perfekten Dinner auf Vox entdeckt haben. Wie schätzt du deine Gewinnchancen ein? Also ich schätze mich selber immer gut ein, weil ich, das brauche ich ja nicht an sowas teilzunehmen. Also, ne, ich bin halt immer der Meinung, dass ich, dass erstmal einer mein Wasser tragen könnte. O-Ton-Charts. Langweilt mich. Jetzt abstimmen auf 1live.de. Ja, ja, trag du mal mein Wasser. So, jetzt ganz neue Musik für euch noch am Neu-für-den-Sektor-Sonntag. Camila Cabello, die früher mal bei Fifth Harmony war und die Band das letzte Jahr, im letzten Jahr verlassen hat, hat einen neuen Track am Start. Gibt's jetzt hier in 1live. Traffic jam. Hey. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, hey. Take it on me. Hey. Shout the craving on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Shout the caking on me. Got the bacon on me. This is history in the making, homie. Point blank, close range, that beat. If it costs a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Sehr kubanisch. Kein Wunder, der Song heißt Havana und auch das wundert mich. Camila Cabello kommt nämlich aus Kuba, aus Havana, um genau zu sein. Der Song ist ganz neu für euch hier in 1live. Der Benny Bauerding ist hier. Hi. Try so hard to get away. Think about you every day. Try so hard to live without. But no, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out. See that you're mine. Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain. Set sail out on an ocean wave. Cause our love is like a heat wave. by my side. Burn gas in a Chevrolet. She's so hot. And our connection's like Wi-Fi. Just love how you ricochet. Won't stop till you're satisfied. Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain. Set sail on an ocean wave. Cause our love is like a heat wave. Me want you more. Couldn't leave if I want to. I'll wash up at your door. I know at times we break the rule. Temperatures rise when I'm with you. A shower, you could jump on the blue line. Take a bus from the station and I'll meet you out there. Get a drink if that's alright. Don't care what we do, cause the night is ours. As long as we do what we do for hours. How long will it take if I got time for a shower? You could jump on the blue line. Steht an der Ampel, Traffic Lights in 1 Live. Lass mal gucken, was heute noch so geht, außer an der Ampel stehen. 1 Live, Sektor Events. Ihn hier gibt's heute im Westfalenpark in Dortmund. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Emma geht eine neue Tür auf, irgendwo. Mark Forster, vorher noch gehört hier in 1 Live mit sowieso. Gibt's heute im Westfalenpark in Dortmund. Präsentiert von uns, 1 Live, 19 Uhr geht's los. Und wen haben wir da heute in Bochum? Ja, wo darfst du denn so, ne? Ja, es ist Zelt Festival Ruhr in Bochum und da gibt's den Dennis ab 19 Uhr am Chemnader See, präsentiert von uns 1 Live. In Duisburg ist heute der letzte Tag vom Platz Hirsch Festival. Das nennt sich selbst auch ein Festival für Artenvielfalt. Da gibt's ab 10 heute Konzerte, Theater und Lesungen. In Mülheim an der Ruhr ist heute Monumenta Electronic Castle Open Air. Findet da zum ersten Mal statt im Schloss Broich. Von 12 bis heute Abend 10 gibt's unter freiem Himmel Elektromusik. Es ist Cast Total Stadtfest am Niederrhein. Ab 10 geht's da los, unter anderem mit Henning Wählern. Der war mal bei den Söhnen Mannheims, der war auch mal Sänger der H-Blocks oder ist Sänger der H-Blocks und saß auch mal bei The Voice Kids, glaube ich, in der Jury. Der Eintritt beim Konzert ist frei, das ist in der Caster Innenstadt. Comedy heute in Köln, da ist Nightwash Live. Moderiert wird das Ganze heute von Bastian Bielendorfer, den kennt ihr aus der 1 Live Generation Gag. Das Ganze ist heute auf dem Boot, auf dem Schiffchen. Los geht's um 20 Uhr ab der Anlegestelle Frankenwerft. Die findet ihr an der Kölner Rheinpromenade. So, und wenn ihr gleich nochmal entspannt irgendwie nach dem Frühstück nochmal überlegen müsst, was ihr jetzt heute macht, dann könnt ihr euch das alles nochmal nachlesen und zwar hier. Sektor Events auf 1live.de. Könnt ihr euch das nochmal nachlesen? Das war irgendwie nicht richtig, aber ihr wisst, was ich meine. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love. all I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough, and things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much, but you got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh, when friends are gone, I know my savior's love is real. You know it's real. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time I think, oh Lord, what's the use? Time after time I think it's just no good. Sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Got you out of my mouth, been wasting. Stauschau. Um 8:30 gibt es nur den Hinweis für die A45 Hagen Richtung Gießen. Die ist zwischen Kreuz Olpe Süd und Freudenberg wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Für die Umleitung solltet ihr dem roten Punkt folgen. 1 Live. Mit Benny Bauerding. Oh, geil. Oh, Sonntagmorgen, es ist viel zu früh. Ich dachte eigentlich, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Bis ich hier im Studio gerade eine Tüte mit, steht vorne drauf, mit fruchtigem Knusperpuffreis entdeckt habe. Kennt ihr das? Diese bunten Kügelchen. Ich glaube, ich habe die zuletzt gegessen, als ich in der Grundschule war oder so. Ich dachte mir auch, wer kauft sowas? Aber keine Ahnung, die lagen hier rum. Ich stopfe die jetzt gerade die ganze Zeit in mich rein. Das ist mein Frühstück heute. In der Hoffnung, dass ich jetzt niemandem was wegesse. Das wäre ja Diebstahl. Okay, vergesst, was ich euch gerade erzählt habe. Ich leg sie jetzt wieder dahin, wo sie waren. Nur noch eine Handvoll. Me in my face, tell me that you're not still a something, but it ain't love. What we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy me diamond earrings and na na na na na na na na. But I smell her on your collar, so go bye bye bye bye bye bye. I know you're lying, 'cause your lips are moving. Tell me, do you think I'm dumb? I might be young, but I ain't stupid. Talking round in circles with your tongue. I gave you bass, you gave me sweet talk, saying I'm your number one. But I know you're lying, 'cause your lips are moving. Baby, don't you know I'm young? Hey. If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you lie, lie, lie, babe. If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you lie, lie, lie, babe. Hey, baby, don't you bring them tears. Sommer ist rum, Freitag war meteorologischer Herbstanfang und ja, ich habe ernsthaft tatsächlich schon gesehen, wie teilweise Blätter von den Bäumen fallen. Ja. Aber gestern war dafür nochmal einmal Sommer bei euch im Radio. 1 Live. Absolut Ibiza. Wie man das als deutscher Touri so macht, hatten wir uns für gestern schon mal die Liegen reserviert. Am Playa del Bossa, dem größten Partystrand der Insel, haben wir schön die Handtücher ausgelegt für unsere Moderatoren und natürlich unsere Gewinner. Und die hatten ein Ziel. Ja, braun werden bestimmt und auch ja, Party machen, aber vor allem uns da im Gebliebenen hier im Sektor den Sommer ins Radio zu bringen. Hey, 1 Live Listeners, I'm Oliver Heldens and we're gonna celebrate Ibiza. Vielleicht hören wir das noch ein bisschen, das waren drei harte Partynächte bis jetzt. Und jetzt sind wir hier am Dorado, 5 Meter entfernt vom weißen Strand und vor dem Meer. Also das ist der Wahnsinn hier. Hey guys, this is Lost Frequencies and 1 Live is broadcasting live from Ibiza. So I hope you guys have an amazing weekend, party a lot and see you next time. Ich kann gar nicht glauben, dass ich gerade hier bin. Ich versuche immer, mich noch mal einen Moment zurückzunehmen und mir wirklich bewusst zu machen, dass ich hier gerade in Ibiza im Strandclub sitze und wir gerade 1 Live senden und alle meine Freunde uns am Radio hören das. Hey Germany, this is Dimitri Vegas. Ich höre euch, kommt nach Ibiza zusammen mit 1 Live. Hola, ¿qué tal? Yo soy Viola. ¿Cómo estás, Sector? Aquí, Avicii. Without you! Hier mit den Leuten, denn wir spielen jetzt wieder. Du suchst dir jetzt jemanden aus dieser Gruppe aus, der dir einen Knutschfleck macht. Eine Person hat hier reingeritten und die muss da jetzt durch. Holy moly! Oh, 1 Live. So much worse. 1 Live mit dem Bauer Dick, falls mich jemand nächsten Samstag um 20.15 Uhr suchen sollte. Ich bin vermutlich der, der da vor der Perry Stage komplett ausrasten wird. Yay! Das sind Galantis. Und die beiden DJs aus Schweden legen nächstes Wochenende beim Lollapalooza Festival in Berlin auf. Steht auf meiner muss ich unbedingt sehen, Liste ganz oben. Ich bin nächstes Wochenende nämlich selbst auch da. Ich feiere die Jungs wirklich sehr hart. Die haben jetzt eine neue Single rausgebracht. Das ist schon die 4. Single von ihrem Album, das jetzt in 2 Wochen dann auch endlich rauskommt. Und ich freue mich sehr, euch Girls and Boys, den neuen Song von Galantis, jetzt spielen zu dürfen. Am 9 für den Sektorsonntag hier in 1 Live. There were girls and boys, there were girls and girls, red heels on the table, in a champagne blur. It all gets kinda hazy when your heart's fucked up. We're empty and bottomless. were pushing our luck, and it turned into the longest night of our whole damn lives. Had the wildest times of hope. It all started with started with a broken heart. Someone in the crowd was all kind of empty, so I filled it with rum. It was stupidly crazy. I was comfortably numb. It turned into the longest night of our whole damn lives. Had the wildest times of hope. It all started with started with a broken heart. Neu für den Sektorsonntag. Das heißt, wir spielen euch noch mehr neue Musik als sonst eh schon. Das war die neue Single von Galantis in 1 Live und die neue von Taylor Swift haue ich einfach direkt hinterher. Hier ist Look What You Made Me Do. I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play. The fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead. I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep. Locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. Check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. Ooh, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. Eins Live mit Benny Bauerdick. Die hotteste Catwoman Kölns, die Frau, die auch im engen schwarzen Lack- und Leder-Jumpsuit orangenhautfreie Beine hat. Hier ist Freddy Schürheck. Entschuldigung. Alles gut? Ja, du, alles super. Ja? Ja, schön. Schön. Also nach unserem schönen Sommerkarneval, den wir beide gestern zusammen in Köln gefeiert haben. Ja, Sektor. Ja. In Köln feiert man tatsächlich ja eigentlich jeden Tag quasi Karneval. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann sich jeden Tag verkleiden. Ne? Ja, das war ziemlich nice damals im Kostüm in der Sonne. Auf jeden Fall. Catwoman und Cowboy. Das könnte auch unsere neue Show hier in 1 Live werden. Freddy Schürheck gleich ab 9 hier in 1 Live. Ich glaube, ich gehe jetzt in den Feierabend. Ich lege mich nochmal hin.